Thank you. Step. ship. Good quality. Qualität. Yeah.

I have something to say.

Eifersucht lebe. Eifersucht Halt. Eifersucht Wärme. Sonst wird Apfel kalt. Apfel sucht Freunde. Apfel in Not. Apfel sucht Menschen. Sonst geht Apfel tot. Sonst geht Apfel tot. Der Apfel wird kalt. Die Erde wird kalt. Affe sieht Zukunft. Zukunft der Welt. Zukunft ist schrecklich, weil Tiere gequält. Affe steht oben, ganz allein auf dem Haus. Affe wird springen, dann ist alles aus. Ja, dann ist alles aus. Come on.